Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. Aber sie erklärten die Botschaft für Lüge. Und so ergriffen wir sie für das, was sie erworben hatten.